mir den Weg. Zeig mir den Weg. Ich steh vor der Toilette, da treff ich ne Brünette. Ich frage sie, wie heißt du? Sie sagt, hey, ich heiß Annette. Ich sag Annette, halbe Stunde. Ich hab ziemlich große Lust. Ein Augenzwinkern später, da spür ich ihre Brust. Und ich sag zu ihr, zeig mir den Weg. Den Weg, zeig mir den Weg zurück zur Theke. Zeig mir den Weg, zeig mir den Weg, zeig mir den Weg zurück zur Theke. Zurück zur Theke!